Ja, hallo. Und da sind wir auch schon live aus dem Casino in Berlin. Herzlich willkommen. 2 Stunden elektronische Musik stehen an. Wir haben relativ viele Leute vor uns, die mit komischen Gefährten im Kreis im Casino rumfahren. Und wir werden die Musik dazu liefern. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, vorbeizukommen und Spaß zu haben, so wie das hier alle anderen auch tun. Und ansonsten erstmal der Starter mit der aktuellen Nachrichtin Love Rules und herzlich willkommen. We'll be right back. Das eben gerade war Extension 119, das war der Dave Out Remix und der Song heißt The Zone of Moonshine Records und das jetzt ganz frisch und ganz fröhlich und ganz neu, My Religion von Pulse. I hope. Das ist übrigens irgendwie eine sehr, sehr spannende Platte, heißt When the Music Stop. Und für die Leute, die ein bisschen älter sind als unsere normalerweise Zuhörer im Soundgarden am Mittwoch, die werden erkennen, das sind The Doors. Und das Ganze schön verbraten und schön verbootlegt und frisch und neu. Drinnen hier im Casino bei der Rollerskater Disco und also wenn man sich so umguckt, das ist schon irgendwie ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern, als ich 12 Jahre bin, das letzte Mal habe ich auf so ein Ding angestanden und das dauerte ziemlich lange, weil ich habe mich immer so am Geländer rumgezogen. Das hat etwa anderthalb Stunden gedauert, bis ich rum war, weil ich konnte mich nicht aufrechterhalten. Aber hier sind eine ganze Menge Leute, die können das. Bewundernswert. Hier ist auch noch ein bisschen Platz, weil die Leute fahren ja immer im Kreis. Also in der Mitte wäre dann noch Platz für Leute, die Spaß haben wollen, außer der Tatsache, dass sie sich sportlich betätigen. Und wir sind ja außerdem auch noch sehr, sehr lange hier für euch am Start. Ansonsten später noch bei mir zu Gast Dave Swayze. Den kennen wir natürlich aus dieser Sendung und er hat auch Platten mitgebracht und er wird uns erzählen, was so abgeht, da wo er herkommt. Und ansonsten weiterhin viel Spaß hier aus dem Casino und ja, schaut vorbei. We'll be right back. Fritz Rollschuh Disco aus dem Casino Berlin. Das ist übrigens im Hintergrund gerade Constant Love von Dave Swasey. Mit dem Mann werden wir uns gleich in knapp einer Viertelstunde unterhalten. Er wird für uns Musik dabei haben und uns erzählen, was so Spannendes passiert, da wo er herkommt. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, hier passiert viel, viel Spannendes. Die Gefahr ist hier natürlich schon gegeben, dass man umfällt, weil hier gibt es einfach kein Geländer, an dem man sich festhalten kann. Man kann sich hier, wenn ich das richtig verstanden habe, Rollschuhe ausleihen in jedweder Form, mit wenig Rollen, mit vielen Rollen, schnell, langsam, alles was dazu gehört. Und dann hier rumrollern. Wir sind im Casino in Berlin, Mühlenstraße. Das ist da an der Eastside Galerie. Und wie gesagt, in der Mitte ist ja immer Platz, weil die fahren immer alle außen rum. Insofern könnt ihr auch gerne noch immer noch vorbeikommen. Bis später. Stefan Dück. Live von der Fritz Rollschuh Disco aus dem Casino Berlin. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. There's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Said away goes trouble, 'cause away goes trouble. Said away goes trouble down the drain. Said away goes trouble, 'cause away goes trouble. Said away goes trouble down the drain. Said away goes trouble. Said away, no trouble. Said away, no trouble. Down the drain. Said away, no trouble. Said away, no trouble. Said away, no trouble. Down the drain. Am Abend. We'll be right back. Jetzt bei mir hier, ach im Übrigen noch mal ganz kurz, wir sind im Casino, wir sind heute nicht draußen in unserem gemütlichen Studio, sondern hier relativ hektisch am Start bei der großen Roller-Disco. Also das ist, man muss sich das so vorstellen, da fahren lauter Leute mit Rollschuhen immer im Kreis ringsrum. Und ich habe vorhin mal geguckt, das sind echt so Hightech-Teile, die haben so Sachen, unglaublich, also mit Bremse und so. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, da musste man sich so ein komisches Metallteil mit vier Plastikrollen unter den Schuh spannen und ist sowieso immer rausgerutscht. Und überhaupt war ich sowieso nicht gut dabei. Aber ich denke mal, dass unser Gast, den wir jetzt hier bei uns haben, vielleicht auch das ein oder andere dazu zu sagen hat. Hier bei uns jetzt Dave Swasey, den kennen wir aus dem Soundgarden auf jeden Fall durch viel Musik. Herzlich willkommen. Thank you. Pleased to be here. Also er sagt natürlich ganz freundlicherweise erstmal, dass er sich freut, hier zu sein. Viele andere Leute übrigens auch. Actually, what brings you to Berlin these days? Paul van Dijk. Paul van Dijk and the presentation of my new record. Okay, so actually, also er ist einfach da, um seine neue Platte vorzustellen. Ich denke mir, das hat wahrscheinlich auch jeder dann mit nicht so viel Englischkenntnissen verstanden. Since when actually are you making music? I remember that about, I would say 2 or 3 years ago, I heard like the first sort of remixes of your, and then, you know, they had always like the intensity to it, like, you know, something which was missing for quite a long time in music. So it's like, when did you start? And sort of, I think for me it's important to take emotion to the people and to transmit the emotion that I feel to the people, but that is missing a little bit. So 2 years ago I started to do this. It's nice, it's very nice. Also hat so vor etwa 2 Jahren angefangen, die Sachen zu machen. Das kommt in etwa mit meinem schlechten Gedächtnis hin, dass ich da so die ersten Sachen gehört habe. Und you come from Holland, right? I come from Belgium. Oh, Belgium. Well, it's kind of close, isn't it? Do you say Huppakee as well? Huppakee and Allé, I come just in Hena. So all these kind of things. Well, you know, what's the future plans for you? So are you playing somewhere DJ-wise over here, or are you sort of, I hope to come over to Berlin, and normally I have some gigs in Denmark and normally in the US, so I hope to come over pretty soon here. And normally the new record I'm gonna start right now. Okay, so so you're working on it right now, or is it sort of finished? It's not finished, I just got to start the new record, so this is lots of work in the holidays for me. And I hope to give the people more of the good stuff. Er hat gerade das Thema Ferien angesprochen. Heute ist der Ferienbeginn. Ich war vorhin im Studio und mein Soundingenieur meinte, er ist super bepisst, weil eigentlich hätte er die Schule schon abgeschlossen und hätte jetzt eigentlich auch Ferien verdient. What do you think about the fact that like, actually a lot of people here, they have their basically school break today. So it's schooled out for summer, as they say. Is it the same in Belgium? It's like everyone freaks out and goes crazy and goes in a normal club and rolls around? In Belgium it's pretty much the same, but in Belgium it's closing time for much 2 weeks now in the school, so now everything is school, everything. So everyone is wasted already? Everyone is wasted and spends a lot of money now, so it's very great here in Belgium also. Well anyways, like everyone in there is still having fun and enjoying himself. We actually have to run in now, because your first record has to be played very soon, so I'm gonna take off now. Yeah, you're gonna take off, you run and yeah, okay. just go ahead. See you later. Also er rennt jetzt rein, weil, wie gesagt, wir stehen jetzt gerade ja draußen vorm Casino. Hier ist dann immer noch Platz. Hier draußen ist übrigens auch sehr schön zu beobachten, machen Leute mit Fahrrädern das, was ich nie machen könnte. Also nur so als kleines Beispiel. Ich habe das einzige Mal, dass ich mein Fahrrad gefahren habe, ist, als ich es gekauft habe, nach Hause. Weil es war zu groß fürs Taxi. Aber so kann es gehen. Es gibt Leute, die sind sportlich begabt, andere nicht so. Und ich denke mal, jetzt ist der Kollege wahrscheinlich auch dann endlich am Plattenspieler. Ich kann den Unsinn, den ich hier erzähle, auch für mich behalten. Und wünsche euch noch viel, viel Spaß. Hier ist jetzt Dave Swasey, das ist der Soundgarden am Mittwoch. Wir sind auf Fritz, live aus der Roller Disco am Casino in Berlin, in der Mühlenstraße. We'll be right back. We'll be right back. Das Schöne an unseren Gästen hier ist natürlich, also bei denen, die bei uns zu Gast kommen, also hierher kommen vielmehr, um ihre Platte zu präsentieren, die bringen auch immer was mit. Und das hat natürlich auch Dave Ramsey gemacht. Sein aktuelles Werk heißt Jasmine Garden und davon hat er dreimal. Und die Hand signiert, die Telefonnummer dafür ist 0331 797 110. Und nicht, dass ihr euch wundert, wir sind hier zwar im Casino in Berlin an der Mühlenstraße, aber natürlich sind halt die ganzen anderen Leute, die halt für Fritz tätig sind, die sitzen da, wo es sich gehört, nämlich in Potsdam und die nehmen dann eure Anrufe entgegen. Und ansonsten gibt es gleich auch wieder fritzige Infos und bis dahin dann noch Dave Ramsey an Plattenspieler. To the moon, far, away from Earth. No human race will cross the universe. Far, far away. Take you to the moon. Far. Hallo, wir sind natürlich nach wie vor am Casino und hier sind viele Leute, auch ältere Leute, auch jüngere Leute. Und ich habe jetzt zwei ganz junge Rollschuh-Talente bei mir. Wie heißt ihr denn? Ich heiße Marisa. Und ich heiße Vanessa. Und wie alt seid ihr? Ich bin 11. Ich bin 10. Dann habt ihr heute wahrscheinlich so euren ersten... Ist heute die Schule vorbei? Ist heute der erste Ferientag oder morgen? Nein, heute. Wie waren die Zeugnisse? Gut. Ja, gut. Ist gut. Ja, deswegen ja. Durftet ihr auch herkommen zum Rollschuhfahren. Oder? Durftet ihr? Ja. Ja, ihr wolltet unbedingt was erzählen. Jetzt erzählt mal. Grüßt mal einfach alle Leute, die da draußen unterwegs sind. Ich finde, es ist echt cool hier. Ich auch. Na super. Also zwei junge Talente irgendwie. Der DJ ist auch cool. Bitte? Der DJ ist auch cool. Ja, vielen Dank. Ich sag's ihm später. Und ansonsten, wie lange meint ihr, dürft ihr hier noch bleiben, falls eure Eltern jetzt zuhören? Unsere Eltern holen uns ab. Super, ihr habt ja klasse Eltern. Also bei mir, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon 20 Mal erzählt. Als ich so in eurem Alter war, habe ich auch mal probiert, Rollschuh zu fahren. Und es hat nicht geklappt, das hat ziemlich weh getan. Und deswegen habe ich es nie wieder probiert, aber spannend. Macht Spaß. Ja. Seid ihr immer hier oder nur heute? Nee, wir bleiben einfach nur hier. Ihr bleibt noch da? Ja. Ihr bleibt also noch da? Ja, also um 10 Uhr holen uns unsere Eltern ab. Na super, dann viele liebe Grüße an eure Eltern. Habt noch viel Spaß. Bis später. Danke. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Wir sind immer noch im Casino. Hier ist immer noch voll der Vollalarm. Jetzt sind mittlerweile auch in der Mitte dann Leute, die da so ein bisschen rumhüpfen. Ansonsten stehen ja auch viele Leute und gucken und viele Leute fahren rum. Es ist ja hier so ein bisschen so, die Leute gucken und warten darauf, dass sich einer so richtig auf die Schnauze packt. Was natürlich auch relativ spektakulär wäre. Aber bis jetzt muss ich leider sagen, sind hier, also was heißt leider, bis jetzt sind hier alle richtig gut dabei und die rollern hier immer schön im Kreis rum. Das ist auch gut so. Das eben war Dreaming von den Rough Drivers. Davor haben wir auch irgendwas gehört, fällt mir gerade nicht ein, aber einfach gucken unter www.fritz.de, da ist unsere Seite. Und ja, wir sind hier noch so knapp 10 Minuten am Gange und ich muss jetzt schnell mal die nächste Platte reinmixen. Bis gleich. Rollschuh-Disco aus dem Casino Berlin. Hallo? So, das war's. Das waren 2 Stunden Soundgarden. Das Ganze, ich glaube, um 16 Uhr hat Fritz angefangen hier von der Rollstuhl. Oh, Entschuldigung. Von der Rollschuh-Disco natürlich. So muss es korrekt heißen. Zu senden. Das waren jetzt die letzten 2 Stunden elektronische Musik. Mein Gast war Dave Swayze, der hat auch aufgelegt, hat erzählt. Wir haben die Platte von ihm verlost. Die heißt immer noch Jasmine Garden. Und war schön. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. An alle, die draußen dafür gesorgt haben, dass wir einfach mal aus dem Casino die Musik ins Auto, aus dem Auto, dann quasi nach Potsdam und zurück und das überall hin. Vielen Dank dafür. Die Leute, die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass wir das Ganze dann hören könnten, die in Babelsberg waren. Danke auch dahin. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.